Ja, vielen Dank. Wir bewegen uns dann weiter zum nächsten Kundgebungsort. Das geht jetzt ein Stückchen geradeaus, dann geht es links und dann wieder rechts. Und falls ihr da irgendwelche Absperrungen seht, rechts, das ist noch nicht die Absperrung vom Gelöbnis, das ist die Absperrung vom Public Viewing, das heute übrigens ausfällt wegen Gelöbnis. Ja, sowas soll vorkommen. Spielt übrigens heute Costa Rica, Land ohne Armee. Ja? Hätte... Hätte man hier die Armee schon abgeschafft, dann könnten jetzt die Fußballfans ihr Public Viewing genießen. Aber so ist es eben nicht. Ja, wir gehen weiter. Übrigens, Costa Rica hat natürlich schon eine schlagkräftige Polizei, aber immerhin, die Armee haben sie abgeschafft. Das ist schon mal ein großer Fortschritt. Und sein Nachbarland Panama hat dann irgendwann sogar nachgezogen. Und Costa Rica geht es seit den 40er Jahren, seit Abschaffung des Militärs, wesentlich besser als seinen Nachbarländern. So,